This year I chose the mercy of God. Dieses Jahr habe ich die Barmherzigkeit Gottes ausgewählt. And that was on January 1. Das war der 1. Jänner. So now what is it? February 20 something. Jetzt haben wir and so I've got all this mercy of God that I've got to try to share with you. Somehow. Also habe ich all diese ganze Barmherzigkeit von Gott jetzt erhalten schon die letzten Wochen. Die möchte ich euch jetzt mitteilen. One of the things that has come to my mind so far as I've been thinking about the mercy of God. Und etwas, was mir in den Sinn gekommen ist, jetzt wo ich über die Barmherzigkeit Gottes nachgedacht the habe. The word smorgasbord. Does that convey? Smorgasbord. Buffet. Dieses Wort Smorgasbord. Buffet, we say, huh? Buffet. This whole big buffet of the mercy of God. Also dieses große Buffet der Barmherzigkeiten Gottes. In the States, it's called Smorgasbord. Also in den Vereinigten Staaten heißt das Smorgasbord. And it's all you can eat, right? Und das heißt alles, was du nur essen kannst. And you can hardly even choose because there's so many good things. Und eigentlich kannst du kaum vor lauter Sachen auswählen. And you start to load up your plate. Und du beginnst dann auf deinen Teller aufzuladen. Und du sagst, ich werde schon dafür sorgen, dass die Leute etwas zum Zahlen haben. Ich werde alles essen. And so as I've dipped into this, I've just been thinking, what a smorgasbord of the mercies of God we find in the Word. Und wie ich mich eben in dieses Thema da hinein vertieft habe, habe ich mir gedacht, was für ein überreiches Buffet hier der Barmherzigkeit Gottes. Let me give you a couple of the beautiful descriptions. Do you know the one in Psalm 23? Und ich möchte euch ein paar schöne Beschreibungen dieser Barmherzigkeit geben. Ihr kennt zum Beispiel den Vers im Psalm 23. David says with confidence, surely the goodness and mercy of the Lord will follow me all the days of my life. Wo der David mit Zuversicht sagt, sicherlich werden mir die Güte und die Barmherzigkeit Gottes alle Tage meines Lebens folgen. And another Psalm 89 says, mercy and truth go before your face, Lord. Und im Psalm 89 heißt es zum Beispiel, die Wahrheit und die Barmherzigkeit, sie gehen dir voraus, Herr. To think of God's face like that is wonderful, huh? So wenn man sich so über Gott, wenn man so über Gott nachdenkt, going before his face. Die Barmherzigkeit und die Wahrheit, sie gehen vor dem Angesicht Gottes einher. And in 2 Corinthians, Paul calls God the Father of mercies and the God of all comfort. Und im 2. Korintherbrief nennt Paulus Gott den Vater aller Barmherzigkeit und alles Trostes. Father of mercies, this is our dad. Vater der Barmherzigkeit, das ist unser Vater. Unser What do you Papa. Say for dad? Papa. I love the word dad for God. I like to use it in prayer more. Also ich mag dieses Wort Papa oder Vati viel mehr für Gott. Ich verwende das im Gebet. I don't think I've ever called my dad father, ever. Ich glaube, ich habe meinen Papa niemals Vater genannt. But in prayer I say father. Aber im Gebet sage ich Vater. But I don't like to now. I like to say more dad. Aber ich mag es eigentlich nicht. Ich sage viel lieber gerne eben Papa. That's how near he is to us. So nahe ist er uns. He's our dad. Er ist unser Papa. Here's one in Ephesians, God who is rich in mercy. Noch ein Vers aus dem Epheserbrief. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. And in James it says, mercy triumphs over judgment. Und im Jakobus heißt es, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. And in Lamentations, God's mercies are new every morning. Und in den Klageliedern von Jeremia heißt es, Gottes Barmherzigkeit und Gnadenerweise sind jeden Morgen neu. Micah, just one after the next, he delights in mercy. Ein Vers nach dem anderen, in Micha zum Beispiel, er erfreut sich an der Barmherzigkeit. He likes to be merciful to you. Er mag es, uns gegenüber barmherzig zu sein. He's not reluctant. Er hält nicht zurück. He's not feeling, I gotta be merciful again, I'm so tired of being merciful. Er sagt nicht, na, jetzt muss ich schon wieder barmherzig sein, na, ich mag eigentlich gar nicht barmherzig sein. He does this happily. Er macht das voller Freude. He delights in being merciful to us. Er freut sich daran, uns gegenüber barmherzig zu sein. Let's close with this one because there's so many, but he's abundant in mercy. Lasst uns mit folgenden nun abschließen, weil es gibt so viele Verse davon. Er ist groß in seiner Barmherzigkeit. Abundant. Überreich an Barmherzigkeit. In mercy to all who call upon him. Für alle, die ihn anrufen. And that's really what I'm shooting for today. Und da möchte ich wirklich hin heute. That we not just see God as merciful, dass wir Gott nicht nur als barmherzig ansehen, but that we try to reach out and grab him as the merciful one. Sondern dass wir da hinausreichen und versuchen ihn da zu erfassen He's als den barmherzigen. Us, er ladet uns dazu ein, to call upon him. Ihn anzurufen. He says, be sure. Er sagt, versichert euch, lasst euch das sicher sein, ich bin übermäßig in meiner Barmherzigkeit. Who call on me. Für alle, die mich anrufen. Just call on me. Also ruft mich an. Call on me. Ruft mich an. And I'll be abundant in my mercy toward you. Und ich werde überreich sein in meiner Barmherzigkeit für euch. That's my prayer for today, actually, is that there be a revelation of God's mercy. Und das ist ein Gebet für mich heute, dass da eine Offenbarung geschieht in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes. Für jeden Einzelnen von uns. That there be a revelation of God in his mercy. Dass es eine Offenbarung geben wird in Bezug auf die Barmherzigkeit that we Gottes. Would be able to look into his face and say, yeah, merciful face, God the Father. Dass wir auf sein Angesicht blicken und sagen, ja, ein barmherziger Gott, mein Vater, mein Papa. Lord God, we worship you right now. Herr Gott, wir beten dich jetzt an. We seek a revelation, Lord God, according to your word. Wir suchen eine Offenbarung gemäß deines Wortes. And we love you because you're merciful. Und wir lieben dich, weil du barmherzig bist. We thank you that it's part of your very character. Wir danken dir so sehr wegen deines Charakters. From everlasting to everlasting, you are the merciful God. Von aller Ewigkeit her bist du der barmherzige Gott. And we give you praise. Und wir preisen dich. We call upon you, be abundant this morning in your mercy. Wir rufen dich an, sei überreich in deiner Barmherzigkeit heute Morgen. Show us your face, Lord God, as you showed Moses. Zeig uns dein Angesicht, Herr, so wie du es bei Mose getan hast. Show us your character, zeig uns deinen Charakter, Herr, which we see in the Lord Jesus Christ, den wir so in Jesus Christus erkennen können, who was so merciful, der so barmherzig ist, and did not break the bruised reed, der das den zerbrochenen Halm nicht gebrochen hat. Did not snuff out that smoldering wick. Er hat diesen Docht nicht ausgeblasen, diesen Keimen. We seek a revelation of you this morning, Lord God. Wir suchen eine Offenbarung heute Morgen für dich. Draw us near, so that we may call upon you. Zieh uns heute zu dir, Herr, dass wir dich anrufen können. Amen. Amen. Could you open up to Psalm 88? Könnt ihr mal bei Psalm 88 aufschlagen? And as you're opening that up, während ihr dieses, I want to give you a rough draft definition of mercy. Ich möchte euch eine schnelle Definition des Wortes Barmherzigkeit geben. And this is going to change for me throughout the year. It's going to become more full. Und das verändert sich für mich während des Jahres. Es wird immer voller. But for this morning, als Ausdruck. The definition is this. Aber für heute Morgen wollen wir folgende Definition haben. When we think of God as merciful. Wenn wir an Gott denken, wie er barmherzig ist. First of all, let's say this: as we sometimes think of mercy only as mercy in regard to me as a sinner. Sagen wir zunächst Folgendes: Oft denken wir an die Barmherzigkeit nur als Sünder, die wir sind, und dass Gott eben barmherzig ist. I deserve wrath and punishment as a sinner, but God's merciful. Ich verdiene eigentlich Zorn und Strafe, aber als Sünder ist mir Gott barmherzig. And that's good, of course. Und das ist natürlich gut. But this morning I'm thinking of something different, a different angle on it. Aber heute Morgen denke ich über die Sache in einer anderen Weise and nach. I define it this way. Und ich definiere es auf folgende Weise. God knows how to make you happy. Gott weiß, wie er dich glücklich macht. God knows how to make you happy. Gott weiß, wie er dich glücklich macht. That's merciful too. Das heißt es auch, barmherzig zu sein. He's abundant in his goodness. Er ist überreich in seiner Güte. That it just flows over into our lives. Und das fließt auf unser Leben über. The snow has already been mentioned. The snow just keeps coming and coming, doesn't it? So wie der Schnee, der kommt immer mehr und mehr. And that's God's mercy. Und so ist auch die Barmherzigkeit Gottes. Abundant in his goodness. Überreich in seiner Güte. Do you believe that this morning? Glaubt ihr das heute Morgen? That God knows how to make you happy? Dass Gott weiß, wie er dich glücklich machen kann? Or does he just know about your sin and forgive you? Oder weiß er nur über deine Sünden Bescheid und vergibt dir halt? Is he just the great forgiving God? Ist das einfach ein großer vergebender Gott? Which, by the way, is probably enough. Was übrigens eben so nebenbei gesagt schon genug ist. Here, also wenn das alles wäre, was wir hier haben, enough, es wäre möglicherweise schon genug. Aber es ist noch mehr. God knows how to make you happy. Gott weiß, wie er dich glücklich machen God knows kann. How to protect your life. Gott weiß, wie er dein God Leben knows beschützt. How to nurture you in faith. Und Gott weiß, wie er dich nährt im Glauben. God knows how to purify some of those things in your life that aren't pleasing to him. Und Gott weiß, wie er dich reinigt von einigen Dingen, die ihm nicht gefallen in deinem Leben. God knows how to protect. Gott weiß, wie er beschützt. God knows how to guide. Gott weiß, wie er leitet. God knows how to teach. Gott weiß, wie er lehrt. God knows how to make you happy. Gott weiß, wie er dich glücklich macht. He's abundant in his own happiness and he's pouring it out into our lives. Er ist überreich in seiner eigenen Glückseligkeit und er lässt sie auf uns überströmen. Now, I wanted to say that first. Und das möchte ich zuerst sagen. As the definition for today. Als Definition für heute. So that you don't get confused in the next few minutes. So dass ihr keine Verwirrung erlebt in den nächsten Minuten. Because I want to read to you. Weil ich möchte euch vorlesen jetzt. The strangest chapter in the Bible. Das seltsamste Kapitel in der Bibel. Starting at verse 1 of Psalm 88. Und zwar fangen wir beim Vers 1 an im Psalm 88. O Lord, God of my salvation, I have cried out day and night before you. Im Deutschen Vers 2. Herr, Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Let my prayer come before you, incline your ear to my cry. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. For my soul is full of troubles and my life draws near to the grave. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol. I am counted with those who go down to the pit. I am like a man who has no strength. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Isn't it happy so far? Ist das nicht eine glückliche Sache? Listen to this. Adrift among the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, and who are cut off from your hand. Hör euch den nächsten Vers an. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. You have laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Your wrath lies heavy upon me, and you have afflicted me with all your waves. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. You have put away my acquaintances far from me. You have made me an abomination to them. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. I am shut up and I cannot get out. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. I am shut up and I cannot get out. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. I am shut up and I cannot get out. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Merciful God. Barmherziger Gott. My eyes waste away because of affliction. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Lord, I have called daily upon you. I have stretched out my hands to you. Zu dir rufe ich, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Will you work wonders for the dead? Shall the dead arise and praise you? Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Shall your loving kindness be declared in the grave or your faithfulness in the place of destruction? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Shall your wonders be known in the dark and your righteousness in the land of forgetfulness? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? But to you I have cried out, O Lord. Ich aber, O Herr, schreie zu dir. And in the morning my prayer comes before you. Und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Lord, why do you cast off my soul? Why do you hide your face from me? Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? I have been afflicted and ready to die from my youth. I suffer your terrors. I am distraught. Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Your fierce wrath has gone over me. Your terrors have cut me off. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. They came around me all day long, like water. They engulfed me altogether. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Loved one and friend, you have put far from me and my acquaintances into darkness. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Now what do you think about that psalm? Was denkt ihr denn über diesen Psalm? About the God of mercy. Über den Gott der Barmherzigkeit. And here's part of the revelation for me that I've received, I believe, from God. Und nun ein Teil dieser Offenbarung, die ich von Gott erhalten habe hier. Is what a psalm of mercy this is. Was das für ein Psalm der Barmherzigkeit ist. This whole thing hangs on mercy. Das Ganze hängt sozusagen in der Barmherzigkeit. The only reason after 2,000-3,000 years we have this to read this morning. Und der einzige Grund, warum wir das nach 2,000-3,000 Jahren jetzt lesen hier morgens, is because there was a man. Ist, weil es da einen Mann gab, who believed. der glaubte, beyond all things, und so über alle Dinge hinausgehend, that he had a merciful dad in the heavens. Dass er einen barmherzigen Papa im Himmel hatte. There was a guy, da gab es einen Mann, who everywhere he turned, there was problem. Überall, wo er sich hinwandte, gab es Probleme. And so he was looking to his God for deliverance. Und er hielt Ausschau nach seinem Gott, eben um Befreiung zu erhalten. This is a prayer of faith. Das ist ein Gebet des Glaubens. That we don't see the answer in it, but that just makes it all the more beautiful. Wir sehen hier keine Antwort darin, aber das macht es nur umso schöner. Because this man believed in the merciful God. Weil dieser Mann glaubte an einen barmherzigen Gott. He believed that this God had mercy that was everlasting. Er glaubte daran, dass dieser Gott Barmherzigkeit habe, und zwar über alle Maßen hinausgehend. I want that to be our story. Ich möchte, dass das zu unserer Geschichte wird. In difficulty, in Schwierigkeiten, in affliction, wenn es Anfechtungen with problems, gibt, wenn wir Probleme haben, to pray like this. Dass wir so beten. Oh Lord, o Herr, God of my salvation, Gott meiner Errettung, this and this and this. Dies und dies und dies. But I'm still praying. Aber ich bete noch. It's still a prayer. Es ist noch immer ein It's Gebet. A prayer of faith to you, God. Es ist ein Gebet des Glaubens zu dir hin, Gott. You're merciful. Weil du barmherzig and bist. I know that mercy. Und ich kenne diese Barmherzigkeit. I know you. Ich kenne dich. I've seen it. Ich habe es I've gesehen. Experienced your mercy. Ich habe deine Barmherzigkeit erfahren. And so I'm praying in my affliction. Und deshalb bete ich in meinen Anfechtungen. And I won't give up. Und ich werde nicht aufgeben. Let me just draw out a couple items from this psalm. Ein paar Themen wollen wir da herausgreifen aus diesem Psalm. The very first two words in English anyway. Die ersten zwei Worte im Englischen. O Lord. O Herr. That Lord is the Yahweh term. Dieses Wort Herr ist Yahweh. In other words, it's the God who made a promise. Das heißt in anderen Worten, dieser Gott, der eine Verheißung gegeben hat. Not just the God that's up there. Nicht bloß der Gott, der da oben ist. But when a Jew says Lord, Yahweh, aber wenn ein Jude Yahweh sagt, Herr, he's speaking of the one who has promised. Dann spricht er von dem, der die Verheißung gegeben hat. His own faithfulness. Seine eigenen Treue gegenüber. And so this is the King of Israel. Also das ist der König Israels. This is the Shepherd. Der Hirte. So that's our very first word of our prayer is Lord. Also das ist unser erstes Wort in diesem Gebet, Herr. You who have made a promise to me in Jesus Christ. Du, der uns das Versprechen in Jesus Christus gegeben you who hat. Have shown your mercy to me in Jesus Christ. Du, der uns deine Barmherzigkeit in Jesus Christus gezeigt hat. Whatever the difficulty is. Was immer da an Schwierigkeiten da ist. I start my prayer with, Oh Lord. Ich beginne mein Gebet mit dem Wort, You've got O Herr. Promises. O Herr, du hast Versprechen gegeben. And the second part says, God of my salvation. Und der zweite Teil lautet dann Gott meines Heils. That's a confession too. Das ist auch ein Bekenntnis. God of my salvation. Gott meines Heils. Means God, you decide when you deliver me. Bedeutet Gott, du entscheidest, wann du mich freisetzt. You are the God of my deliverance. Du bist der Gott meiner Befreiung. I am not the God of my own deliverance. Ich bin nicht der Gott meiner eigenen Befreiung. You are. Du bist es. And it might not be deliverance out of you know the salvation that we think of in Christ. It might be deliverance out of an affliction. Und vielleicht ist es nicht die Befreiung, die wir in Christus haben, sondern einfach die Befreiung raus aus einer Bedrängnis. So I urge us to have patience in God's salvation out of our affliction. Also ich dränge danach sozusagen, dass wir diese Geduld haben und auf diese Befreiung aus unseren Bedrängnissen warten. And make that our confession. Und dass wir das zu unserem Bekenntnis machen. God of my salvation. Gott meines Heils. God, I believe you have a salvation for me. You will deliver me out of my afflictions. Gott, ich glaube, dass du Heil für mich hast, dass du mich von meinen Nöten retten wirst. Now, something that is interesting, maybe it's verse 1 in the Deutsch, that little title there. Ja, das findet sich vielleicht im Vers 1 im Deutschen. I think it's so funny in the English, and it says here that this is a meditation of He-Man. Da heißt es, das ist ein Lied, ein Psalm von He-Man. And you have to listen to the English on that one, right? It's a meditation, it's a prayer of He-Man. You know what He-Man is, also, right? Also das funktioniert eigentlich nur im Englischen, wenn man sich da das Wort anhört, He-Man. Or you should put in She-Woman. Oder man sollte einsetzen She-Woman, also sie, die Frau. It's just so funny that this He-Man, also dieses Wort He-Man, also der Mann, who in verse 8, das findet sich im Vers 8, is saying, I am shut up. Da heißt es, das sagt ihm dieser Mann, ja, ich bin and, da and I cannot get out. Ich bin dann niedergedrückt und komme nicht mehr raus. He-Man has to say that, right? That's what God wants from us. Das ist der He-Man, der Mann, der das sagen muss. Das möchte Gott von uns. In God's mercy, he's going to take that He-Man away. Und in seiner Barmherzigkeit nimmt Gott diesen Mann aus uns that raus. Self-reliance, dieses sich auf sich selbst verlassen. That idea that, yeah, I can do this on my own. Diese Vorstellungen, dass ich das schon selbst schaffe. I think this is part of God's mercy too. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Barmherzigkeit Gottes. That he's going to put us in affliction at times. Wenn er uns dann manches Mal in Probleme geraten lässt. So that we see that we're not He-Man. So dass wir dann sehen, wir sind nicht der He-Man, wir sind nicht der Mann oder die Frau. We have to say to God, I cannot get out. That's the essence of the prayer. Wir müssen also zu Gott sagen, ich komme da nicht raus. Das ist die Essenz des Gebetes. I'm shut up. Ich bin da eingeschlossen. And I cannot get out of this. Und ich kann da nicht mehr raus aus dem. And the main principle from this psalm, und das Hauptprinzip, das wir aus diesem Psalm ableiten können, is this. Ist folgendes. Never. Never. Niemals. No, never. Niemals. Give up on the mercy of God. Gib niemals auf in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes. Even when you're shut up. Selbst wenn du da eingeschlossen bist. I can't get out. Ich kann da nicht mehr raus. I was such a He-Man before. Ich war zuerst so ein Riesenmann. But we don't give up. Aber wir geben nicht auf. On the mercy of God. Wir geben nicht auf, was die Barmherzigkeit Gottes betrifft. That he's going to find a way for us to get out. Und wir sind uns sicher, dass er einen Weg herausfindet für uns, dass wir da rauskommen. So we confess that. Also bekennen wir das. I'm shut up, God. I can't get out. Herr, ich bin da eingeschlossen. Ich kann da nicht mehr raus. And there's no plan B here. Und es gibt keinen Plan B hier. It's just a full submission of ourselves into God's hand in our situation. Das ist einfach eine ganz völlige sich in die Hand Gottes hineinbegeben. Und unsere Unterordnung unter Gottes Macht. But continuing in faithful prayer, aber im treuen Gebet weitergehen, while we're shut up and not getting out. Während wir da eingeschlossen sind und nicht hinauskommen. And I want to give you two examples of this that I see in the scripture. Und ich möchte euch zwei Beispiele nennen, wie ich sie in der Schrift finde. And from those two principles, von diesen zwei Prinzipien, we're going to use a couple examples from the Word. A man and a woman, a he-man and a she-woman. Ein paar Beispiele dann aus dem Wort finden, und zwar eben auf diesen Mann und die Frau bezogen. The first one is Hannah. Das erste Beispiel ist die Hannah. You know the story of Hannah, perhaps? Ihr kennt vielleicht die Geschichte der Hannah. We'll just give some of the highlights right now. Nun ein paar der Höhepunkte in der Geschichte. Hannah was unfortunate because her husband had two wives, herself and another wife. Die Hannah war eigentlich unglücklich, weil sie eine Nebenfrau hatte. Ihr Mann hatte zwei Frauen. And it says very clearly that the Lord had closed Hannah's womb so that she couldn't bear children. Und das heißt ganz klar, der Herr verschloss ihren Leib, so dass sie keine Kinder bekommen konnte. And on top of that disappointment, the other wife continued to harass her and bother her with this. Und darüber hinaus noch zu all diesem Unglück hat auch die Nebenfrau sie noch herausgefordert und hat sie also da mit Worten verletzt. Ja. That she was pouring out her soul before the Lord in prayer. Und in der Schrift heißt es dann, dass sie ihre Seele vor Gott hingelegt hat. And that's such a principle for us. She was shut in and couldn't get out. Sie war da eingeschlossen. Sie konnte da nicht raus. She couldn't bear children. Sie konnte keine Kinder bekommen. Year after year, no children were given to her. Ein Jahr nach dem anderen verging. Sie hatte keine Kinder. The other woman in the same household. Think how near they were to each other all day long, provoking her day after day. Die andere Frau, die mit ihr im gleichen Haushalt lebte, stell dich vor, wie nahe die zusammenlebten. Sie provozierte sie jeden Tag. And Hannah must have thought, I am shut in and I can't get out. Und die Hannah hat sicherlich diese Gedanken gehabt. Ich bin da eingeschlossen. Ich kann da nicht raus. And perhaps she was so tempted to give up on the Lord, right? Und vielleicht war sie da so versucht aufzugeben in ihrem Glauben an den Herrn. So tempted perhaps to say he's merciful to others maybe but not to me. So versucht zu sagen, ja, anderen gegenüber ist er barmherzig, aber mir gegenüber nicht. Tempted to make an excuse in her own case and wonder why don't I deserve the goodness of God? Und vielleicht auch versucht in ihrem eigenen Fall zu sagen, warum erlange ich nicht die Güte Gottes? But she didn't give in to those temptations. Aber sie ging nicht ein auf diese Versuchungen. She went into the prayer closet. Sie ging in ihr Gebetskammer, in ihre Gebetskammer. Feeling shut in, sich eingeschlossen fühlend. She said, "My only way out." Hat sie gesagt, mein einziger Ausweg is the God of mercy. Ist dieser Gott der Barmherzigkeit. I will never. Ich werde never No, never give up on the God of mercy, said niemals, Hannah. Niemals werde ich aufgeben, diesen Gott der Barmherzigkeit. I'm sure that he's merciful. Ich bin mir sicher, dass er barmherzig ist. I know that he hasn't forgotten me. Ich weiß, dass er mich nicht vergessen hat. He won't at least deny himself. Er wird sich zumindest selbst nicht verleugnen. And she could say to him, "O Lord." Und sie konnte zu ihm sagen, O Herr. The covenant God of Israel. Du Gott des Bündnisses mit Israel. The promise giver and the promise keeper. Du, der dir die Verheißungen gibst und sie hältst. Although I am unworthy. Obwohl ich unwürdig bin. Although there are a thousand reasons why you shouldn't give me the blessing of a child. Obwohl es da tausende Gründe dafür gibt, dass du mir diesen Segen des Kindes vorenthalten könntest. I'm still asking you for a child. Ich bitte dich nach wie vor um dieses Kind. Because you're merciful. Weil du barmherzig bist. Because you're a good God. Weil du ein guter Gott bist. Because you know how to make me happy. Weil du weißt, wie du mich glücklich machen kannst. Because you know how to pour out your goodness in my life. Weil du weißt, wie du deine Güte mir im Leben geben kannst. You know how to answer this prayer, said Hannah. Du weißt, wie du dieses Gebet der Hannah beantworten kannst. Now, how many times did she pray that prayer? Nun, wie oft hat sie dieses Gebet gebetet? Just one time and God fixed it. Einmal und Gott hat das gerichtet? Probably not. Vielleicht auch nicht. Years of praying, right? Jahrelanges Gebet. Years. Jahre. Not giving up on God's faithfulness. Jahre und nicht aufgebend in Bezug auf die Treue Gottes. Doubting everything about herself, but never giving up on the fact that God is merciful. Alles über sich selbst in Zweifel ziehend, aber nicht zweifeln, dass Gott barmherzig ist. And so there she was at the sanctuary, the temple, pouring out her soul before the Lord. Und da war sie nun im Tempel und sie hat ihr innerstes, ihre Herzenswünsche ausgegossen vor Gott. A little challenge here. Nun, eine kleine Herausforderung hier. If you compared how much you pour out your soul to friends, wenn ihr euch einmal überlegt, wie sehr ihr euch in eurem Innersten anderen Freunden gegenüber öffnet, you pour out your soul to God, und wie sehr ihr euch Gott gegenüber öffnet, what would that balance look like, do you think? Wie wäre das da im Gleichgewicht? Wie würde das aussehen? How much do we spend our time here, wie viel Zeit verbringen wir hier, pouring out our soul to friends, wo wir uns in unserem Innersten anderen Freunden gegenüber öffnen, who don't have everlasting mercy, die diese alle, also diese immerlaste... Go ahead. That's okay. Immerwährende Barmherzigkeit nicht haben. Mercy going before their face. Also die keine Barmherzigkeit haben vor ihrem Angesicht. Who don't have that overflowing abundant goodness to bless. Die diesen überfließende Güte nicht haben, um zu segnen. And if we look closely at their eyes, und wenn wir ihnen genau in die Augen schauen, after a few minutes they're just like, give me a break of this, you know. Nach ein paar Minuten scheint es so, als ob sie sagten, ja, Moment mal, eine Pause brauche ich jetzt. But what about coming over here and pouring out our heart to the Lord? Aber wie ist es, wenn wir auf die andere Seite treten und unser Herz vor Gott ausschütten? How quickly do we get tired of that? Wie schnell werden wir darin müde? How quickly do we give up on God's faithfulness and mercy? Wie schnell geben wir auf in Bezug auf die Treue und Barmherzigkeit Gottes? That's a hard question, I think, this morning. Das ist eine ziemlich schwierige Frage, denke ich, für heute Morgen. And we might be thinking, well, und wir denken uns vielleicht, nun, I'm just giving up on myself. I get tired of praying. Nun, ich gebe eigentlich für mich selbst gebe ich auf. Ich habe satt zu beten. But don't give up on the God of mercy. Aber gebt nicht auf in Bezug auf den Gott der Barmherzigkeit. Pour out your soul before him. Lehrt und schüttet euer Herz aus vor ihm. And God, of course, answered her prayer. Und Gott natürlich antwortete auf ihr Gebet. And I want to give a principle from this, und ich möchte daraus ein Prinzip ableiten, to make this a generality, um das allgemein gültig werden zu lassen. Here's a principle. My barrenness, nun, hier das Prinzip. Meine Unfruchtbarkeit, okay, ist die Tür, ist die Tür into my calling, hinein in meine Berufung, if I pour out my soul before the Lord in prayer. Wenn ich mein Herz vor Gott im Gebet ausschütte. So say it again. Sagen wir es noch einmal. My barrenness, so meine Unfruchtbarkeit, is the door, ist die Tür into my calling, hinein in meine Berufung, if I pour out my heart and soul before the Lord in prayer. Wenn ich mein Herz im Gebet vor Gott ausschütte. Hannah, through her barrenness, die Hannah hat durch ihre Unfruchtbarkeit, was brought to such a place of desiring God's mercy, so thirsty after God's mercy. Sie wurde an diesen Ort gebracht durch ihre Unfruchtbarkeit, wo sie so sehr nach Gottes Barmherzigkeit dürstete. That God said, I'm going to invite her into a special calling. So dass Gott sagte, ich werde sie in eine ganz bestimmte Berufung da hineinführen. She's going to be the mom of the greatest prophet besides Jesus himself. Sie wird zur Mutter des größten Propheten neben Jesus selbst werden. Samuel was that little boy who was born. Und der Samuel war dann dieser kleine Junge, der geboren wurde. Key figure in Israel. Eine Schlüsselfigur in Israel. Step into your calling. Tretet ein in eure Berufung. By stepping into your barrenness. Indem ihr in eure Unfruchtbarkeit eintretet. But in prayer. Aber im Gebet. The He-Man that I want to look at is John the Baptist. Nun auf den anderen starken Mann, auf den ich blicken möchte. And he gives us a second principle. We're going to close with that. Johannes der Täufer lässt uns ein zweites Prinzip erkennen. He was a He-Man, no doubt about it. Er war ein starker Mann, ein He-Man. I mean, in every sense of the word, this was a He-Man. Also in allem, im ganzen Wortsinn. Tough as nails. Der war ganz, ja. Ein ganz beinharter Bursche. Physically and spiritually. In physischer Hinsicht und auch in geistlicher Hinsicht. Able to say no to all the pleasures of the world. Er konnte Nein sagen in Bezug auf all diese ganzen Vergnügungen der Welt. He was already walking in his calling. Er ging bereits in seiner Berufung. And he's in the wilderness. Und er ist in der Wüste, in der Wildnis draußen. And he's dressed in the camel hair clothing. Und er hat dieses Kamelhaarkleid an. And breakfast, lunch and dinner he's chowing down locusts. Und zum Frühstück, zum Mittag und Abendessen hat er die Heuschrecken. And he's just this mighty man of God. Und ist ein machtvoller Mann Gottes. And he's preparing the way of the Lord. Und er bereitet den Weg des Herrn vor. The chosen one to walk before the Lord and make that path open. Der Auserwählte, der erwählt wurde, um den Weg des Herrn gerade zu machen und zu öffnen. And he said such spiritually mighty things. Und er hat so wunderbar großartige geistliche Dinge ausgesprochen. For example, with total humility. Zum Beispiel mit völliger Demut. He said, He must increase, I must decrease. Hat er gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Regarding the Lord Jesus. In Bezug auf den Herrn Jesus. But then, as we know, he got arrested. Aber wie wir wissen, wurde er dann verhaftet. And thrown in a dungeon. Wurde in ein Verlies gesperrt. And you probably, we just need to picture what that dungeon would be like, right? Und wir müssen uns kurz einmal vorstellen, wie diese Verliese damals aussahen. It's not one of the nice clean jails that we have here in Vienna. Es ist nicht so wie diese schönen Gefängniszellen, die wir hier in Wien haben. With better meals than John the Baptist was eating in the desert, you know. Und mit besseren Essen als der Johannes der Täufer in der Wildnis damals hatte. I've seen one or two places that I pictured would have been a dungeon, you know, like underneath castles where they tortured people. Also ich habe zwei, drei solche Orte gesehen, die man als Verlies bezeichnen könnte, wo die Leute damals hineingeworfen wurden und gequält wurden. It's dark, number one. Zunächst einmal, da ist es finster. It's wet and cold. Es ist dort feucht und kalt. It's filthy with rats. Es ist schmutzig und es sind Ratten drin. And it's just dripping water, perhaps. Und vielleicht kommt auch Wasser vom something, oben. Something like that, right? Also so in dieser Art. I mean, this place was a dungeon. Und das war wirklich ein Verlies. And John the Baptist had some different expectations about the Lord Jesus. Und Johannes der Täufer hatte verschiedene Erwartungen in Bezug auf Jesus Christus. He thought the Lord Jesus was going to come with a sword of judgment, right? Er dachte sich, der Herr Jesus würde mit einem Schwert des Gerichts kommen. With fire to purge the nation. Und mit Feuer, um diese Nation zu reinigen. But it wasn't quite happening that way, and John started to lose a little bit of confidence. Und es geschah aber so nicht, und daher hat Johannes der Täufer dann ein wenig Zuversicht verloren. And he could have started to despair. Und er hätte eigentlich beginnen können zu verzweifeln. And so he had his disciples in Matthew 11, if you want to look at it. Und wenn ihr da jetzt schauen möchtet, in Matthäus 11 heißt es, dass seine Jünger dann da waren. He sent his own disciples to the Lord. Two of them. Und er sandte seine Jünger, zwei von ihnen, zum Herrn. He says, "Are you the coming one, or do we look for another?" Und die haben ihn gefragt: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? He had gotten to the place where maybe what happened here? Is this the Christ, or is there a different one that I didn't quite understand? Und er gelangte da vielleicht an einen Ort, wo er sich sagte: Nun, ist das der Christus, oder ist das jemand anderer, auf den wir warten sollen? Ich verstehe das nicht. And so. Let's just read Jesus' answer in verse 4 of chapter 11. Lesen wir nun die Antwort von Jesus im Vers 4 von Kapitel 11. Jesus answered and said to them. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Go and tell John the things which you hear and see. Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. The blind see and the lame walk, the lepers are cleansed and the deaf hear. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. And blessed is he who is not offended because of me. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. So I see such an answer here that opened up faith for John the Baptist. Ich finde hier eine Antwort vor, die den Glauben für Johannes den Täufer wieder eröffnete. John was physically shut up. Der Johannes war in physischer Hinsicht, körperlicher Hinsicht eingeschlossen. Er konnte da nicht raus. But worse than that, aber noch schlimmer war, spiritually, I believe he was very shut up. Glaube ich, dass er auch in geistlicher Hinsicht sehr eingeschlossen war. He was doubting. Er zweifelte. He was wondering. Er fragte sich, is Jesus the Christ? Ist Jesus der Christus? I myself pointed him out as the Lamb of God. Ich selbst habe ihn doch als das Lamm Gottes dorthin hinaus gewiesen, also bezeugt. What's happening here? Was geschieht hier? But what does he do? Aber was macht er? He prays, basically. Er betet eigentlich. Because this is a prayer. Weil das ist ein Gebet. To go and ask Jesus. Geht hin und fragt Jesus. And here's what I want to give us as the principle from that. Und nun das Prinzip, das ich euch hier geben möchte. I just think this is so important. Und ich glaube, das ist so wichtig. Despair, Verzweiflung, never has the last word. Verzweiflung ist niemals das letzte Wort. When I give Jesus Christ the last word. Wenn ich Jesus Christus das letzte Wort gebe. Let's say that again. Sagen wir das nochmals. Despair never has the last word. Also Verzweiflung steht niemals an letzter Stelle. When I give Jesus Christ the last word. Wenn ich Jesus Christus das letzte Wort überlasse. And that's prayer. Und das ist das Gebet. To be in a difficult situation. Wenn es auch eine schwierige Situation ist. But not to come to your own conclusion. Dass man dann nicht zu seiner eigenen Schlussfolgerung gelangt. Until you've given God the last word. Bis man Gott das letzte Wort überlässt. Until you've given Jesus Christ the last word. Also bis du Jesus Christus das letzte Wort gegeben hast. And in your affliction, und in deiner Anfechtung, you go into prayer, gehst du ins Gebet. And you believe that he's the God of mercy. Und du glaubst, dass er ein Gott der Barmherzigkeit ist. You believe that his face is shining full of mercy for you. Und du glaubst, dass sein Angesicht voller Barmherzigkeit leuchtet. He's the one that wants to pour out goodness in your life. Und er ist es, der Güte für dein Leben ausgießen möchte. Er ist es, der es weiß, wie er dich glücklich macht. So you give him the last word. Also überlässt du ihm das letzte Just like Wort. John did here. So wie es Johannes hier gemacht hat. Despairing, verzweifelnd. But his last act is this. Aber seine letzte Handlung ist diese. Okay, guys, you two go ask the Lord this one question. Ihr zwei, geht hin und fragt den Herrn. Just ask him real simple. Are you the one to come, or should we expect someone else? Stell ihm diese ganz einfache Frage. Sagt, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf jemand anderen warten? So they go off. Also gehen sie dorthin. Talk to the Lord. Sprechen mit dem Herrn. Coming back, and John's waiting. Und kommen zurück, und Johannes wartet darauf. And John's praying. Und Johannes betet. And I'm sure he's praying. Und ich bin mir sicher, dass Psalm 88. Dass er Psalm 88 gebetet I'm shut hat. In, I can't get out. Ich bin da eingeschlossen. Ich kann nicht raus. Lord, what's your answer? Herr, welche Antwort hast du? And the disciples come back and maybe they don't think this is a powerful answer. Und die Jünger kommen zurück und vielleicht denken sie, das ist keine machtvolle Antwort. But Jesus knows John's need. Aber Jesus weiß über die Not des Johannes Bescheid. Jesus knows how to protect and to get to John's heart. Jesus weiß, wie er das Herz von Johannes beschützt und wie er in sein Herz gelangen kann. Isn't that amazing and awesome? Ist das nicht wunderbar und erstaunlich? Jesus knows how to protect your heart in any affliction. Jesus weiß, wie er dein Herz in jeder Anfechtung beschützen kann. Jesus knows how to build a fortress around your heart. Und Jesus weiß, wie er eine Festung um dein Herz legen kann. Although you had no idea what it might be. Obwohl du keine Vorstellung hast, wie das aussieht. And so the disciples come back. Und so kommen die Jünger zurück. And they're word for word trying to get this message to their master. Und sie versuchen, diese Botschaft ihrem Meister Wort für Wort zu übermitteln. He said this. Folgendes hat er gesagt. And I'm telling you, light and life came into that dungeon. Und ich sage euch, da ist das Licht und das Leben hineingekommen in dieses Verlies. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. And John put himself in a position to hear. Und der Johannes hat sich da in eine Lage versetzt zu hören. I'm going to give him the last word. Ich werde ihm das letzte Wort geben. I'm going to wait on his last word. Ich warte auf sein letztes Wort. I want to see what Jesus has to say in this situation. Ich möchte sehen, was Jesus in dieser Situation zu sagen hat. And Jesus says this. Und Jesus sagt Folgendes. The blind see. Blinde werden sehend. The lame walk. Und Lahme gehen. The leopards are cleansed. Aussätzige werden gereinigt. And the deaf hear. Und Taube hören. The dead are raised. Und Tote werden auferweckt. And the poor have the gospel preached to them. Und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. This is mercy. Das ist Barmherzigkeit. And tell John this. Und sag dem Johannes Folgendes. Listen carefully. Tell him this. Hört gut zu. Sag ihm Folgendes. Blessed. Glückselig is he who is not offended in me. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. And I'm telling you, light just filled that dungeon for John the Baptist. Und ich sage euch, Licht ist durch dieses dunkle Verlies da Mercy geflutet. And goodness und Barmherzigkeit and und Güte life und Leben and peace und Frieden and happiness und Glückseligkeit. John says, I'm blessed. Und der Johannes hat gesagt, ich bin gesegnet. Because I'm not offended. Weil ich mich nicht daran stoße. In the Lord Jesus Christ. Im Herrn. I'm not offended. Jesus Christus. In him. Ich ärgere mich nicht an diesen Jesus Christus. I'm trapped. I'm shut in. Ich bin da eingeschlossen. And I'm blessed. Und ich bin gesegnet. He said so. Er hat es so gesagt. I gave him the last word. Ich habe ihm das letzte Wort überlassen. I just think God wants to reveal his mercy to all of us in that manner. Und ich glaube, Gott möchte seine Barmherzigkeit uns allen in solch einer Weise offenbaren. He knows how to reach your heart. Er weiß, wie er in dein Herz gelangt. He knows how to change it even though you think there's no way. Er weiß, wie er dein Herz verwandeln kann, auch wenn du denkst, da gibt es keinen Ausweg. Maybe he'll change your circumstances. Vielleicht ändert er gewisse Umstände. But maybe he won't. Aber vielleicht auch nicht. And wasn't much longer that they came to John, right? Und es dauerte eben nicht länger, da kamen sie dann zum Johannes. With a sword. Mit einem Schwert. And they're opening up some kind of trap door. Sie haben dann so eine Falltür geöffnet. Pulling him out. Haben ihn da eben rausgezogen. And however long that took. Und nicht lange hat es gedauert. In those moments. Und in diesen Momenten. Blessed is the one who's not offended in me, John. Glückselig ist derjenige, der sich nicht an mir ärgert, Johannes. The dead are raised. Die Toten werden auferweckt. The lame are walking. Die Lahmen, sie gehen wieder. The poor are getting the good news. Und den Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Blessed. Blessed is the one, John. Glückselig ist der, Johannes, who's not offended in me. Der sich nicht an mir ärgert. Enters the presence of the Lord. Und da ist die Gegenwart Gottes. Our God is merciful. Unser Gott ist barmherzig. We're going to commune with him right now. Wir werden jetzt das Abendmahl mit ihm halten. Celebrate his goodness. Und seine Güte feiern. Celebrate his mercy to you. Feiern wir seine Barmherzigkeit für uns. In your salvation. In deiner Errettung. In your present blessings. In deinen gegenwärtigen Segnungen. So let's just think together here for a moment. Lasst uns nun einen Moment gemeinsam innehalten. The Lord said to Moses that he would meet and commune with him at the mercy seat. Der Herr hat zu Mose gesagt, dass er ihn am Barmherzigkeitsstuhl treffen wird und mit ihm dort sprechen wird. That was the access point to God, mercy. Das ist dieser Punkt des Zugangs zu Gott, die Barmherzigkeit. And we understand that Jesus has become our mercy seat. Und wir verstehen, dass Jesus zu unserem Barmherzigkeitsstuhl wurde. He's our access. Er ist unser Zugang zu Gott. He expresses to us how mercy and truth have met together and kissed. Er drückt uns das aus oder er zeigt uns, wie die Barmherzigkeit und die Wahrheit sich getroffen haben und sich umarmt haben. By giving his body. Indem er seinen Leib gab. Saying to the Father, a body you have prepared for me. I've come to do your will, Father. Und zu seinem Vater sagte er, einen Leib hast du vorbereitet und ich bin da, um deinen Willen zu tun, Vater. Let's pray as we receive his body together. Lasst uns beten gemeinsam, wenn wir jetzt seinen Leib einnehmen. Lord Jesus, we celebrate you right now because you gave your body. Herr Jesus, wir feiern dich jetzt, weil du deinen Leib hingegeben hast. To be the sacrificial lamb for the sins of the world. Du bist das Opferlamm für die Sünden der Welt. And now you are our access to the Father. Nun bist du unser Zugang zu dem Vater. And you're our mercy seat. Du bist unser Barmherzigkeitsstuhl. As we take this bread together, we honor you. Und wenn wir nun dieses Brot gemeinsam einnehmen, dann ehren wir dich. And we celebrate you. Wir feiern dich. Amen. Amen. And the blood of the Lord Jesus was what was sprinkled for cleansing. Das Blut von Herrn Jesus wurde dazu verwendet, zu reinigen. Blood, as we all know, makes a terrible stain, doesn't it? Und blood makes a Blut färbt, das wissen wir alle. It makes a terrible stain. Also es hinterlässt starke Flecken. It doesn't come out of clothes very easily. Es kommt nicht leicht raus aus einem Gewand, wenn es mal. And Jesus, of course, turns that upside down. Und Jesus hat das natürlich völlig umgedreht. His blood takes away stain. Sein Blut nimmt die Flecken weg. And he gave it on our account, you guys. Und er hat es uns gegeben, für uns. He joyfully er hat freudig shed his cleansing blood for us. Sein uns reinigendes Blut gegeben. Don't you just want to give him your all and just love him? Möchtet ihr ihm nicht auch alles geben und ihm einfach Liebe zeigen? And invite others to celebrate him. Und andere dazu einladen, ihn zu feiern. We pray in amazement of you, Lord Jesus Christ. Wir beten und sind in völliger Verwunderung, Herr, über dich. Blood that takes away stain. Blut, das die Flecken hinwegnimmt. And brings peace and joy into our hearts. Und Frieden und Freude in unsere Herzen hineinbringt. We remember you right now. Wir erinnern uns jetzt an dich. And celebrate you. Und wir feiern dich. Amen. Amen.